Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 18. Hallo Jens, hier ist der Christian. Ja, eine Audio-Ansichtskarte für dich hier aus dem Urlaub aus Spanien. Das Bild, das ich mir vor mir habe, ist ein recht modernes Waschhaus auf einem Campingplatz. Sehr südländisch gestaltet, terrakottafarbenes Dach, beige gestrichene Wände, alles sehr modern, sogar mit Schiebetüren mittlerweile, wenn man reinkommt, die sich automatisch öffnen. Sehr luxuriös und vor allem auch sehr sauber. Davor ganz jung gepflanzte Palmen, noch so 1,50 Meter hoch, haben schon so die ersten grünen Fächerblätter drauf. Davor stehe ich gerade. Und ich gehe jetzt weiter und jetzt kommt das Audio-Souvenir. Soll ja passen zu deinem Podcast. Orientierungslauf, da hast du schon mal berichtet drüber, ein paar Mal. Fand ich übrigens wahnsinnig interessant. Hätte ich nicht gedacht und würde mich auch freuen, da wieder mal mehr drüber zu hören. Bekanntermaßen orientiere ich mich auch ganz gerne, aber dann doch mit der modernen Art und Weise, mit GPS-Gerät, Geocaching. Aber nicht nur Geocaching, sondern das hilft jetzt hier in Spanien auch zum Orientieren. Wir waren in Barcelona unterwegs, ist klar, da hilft das sehr. Das klappt alles, da hat man schon Parkhäuser vorher rausgesucht und markiert. Und ja, ist eine schöne Art und Weise, sich zu orientieren. Du wirst sagen, naja, dann natürlich Orientierungssinn. Kann es auch. Früher haben wir es ja auch geschafft. Stimmt, haben wir auch früher geschafft. Da haben wir halt eine Stadtkarte dabei gehabt und eigentlich auch alles gefunden. Zumindest mit dem Auto haben wir uns aber dann doch ein paar Mal öfters verfahren, wie jetzt mit dem Navi. Aber zu Fuß ist es auch ganz interessant. Vor allem, man traut sich dann auch mal in kleinere Gassen reinzugehen. Schnell mal einen Blick aufs Navi. Da sind dann Gassen und Wege, die auch auf den herkömmlichen Karten oft nicht drauf sind. Aber auf dem GPS-Gerät sind sie drauf. Ja, so viel für heute. Liebe Grüße aus dem sonnigen Spanien. Der Oboman Christian.